Ich schaue einen Porno. Hast du alles gemacht? Ja, ich habe dann einmal auch mit zwei Männern, also einer vorne rein, einer hinten. Und wie war das? Wenn der eine sich nicht bewegt hat und der andere nur, dann ging es. Haben sich beide gleichzeitig bewegt, habe ich gedacht, mir reicht der Arsch aus.